Das war das Gewehr, das später unter dem Namen Silberbüchse zu so großer Berühmtheit gelangen sollte. Die Haltung der beiden Indianer zeigte etwas wirklich Edles und ließ zugleich auf große körperliche Gewandtheit schließen. Der Ältere trug eine Adlerfeder im Haar, das Zeichen der Häuptlingswürde. Der Jüngere der beiden machte sofort einen tiefen Eindruck auf mich. Sein Gesicht war von einem matten Hellbraun mit einem leisen Bronzeton. Langes blauschwarzes Haar fiel ihm auf den Rücken nieder, nur aufgebunden zu einem Knoten, der von einer Klapperschlangenhaut durchflochten war. Er schien etwa im gleichen Alter wie ich zu sein, und ich glaubte in seinen Augen ein freundliches Licht wie einen Gruß aufleuchten zu sehen, als er mich mit einem langen, forschenden Blick ansah. Das sind meine Freunde. Dies hier ist Inchutruna, die gute Sonne, der große Häuptling der Mescaleros, der auch von allen anderen Apachenstämmen als Häuptling anerkannt wird. Und hier steht sein Sohn Winnetou. Sein Name wird einst gerühmt werden, soweit die Savannen und die Felsengebirge reichen. Ja, als Pferdedieb und Räuber vielleicht. Die Rothäute sind doch alle Spitzbuben. Wir sind zu spät gekommen, Inchutruna. Da liegt der Grizzly. Wer hat dieses Tier mit dem Messer angegriffen? Ich. Warum hat das Bleichgesicht nicht geschossen? Weil ich kein Gewehr bei mir hatte. Hier liegen doch Büchsen. Die gehören diesen Männern. Sie schossen ihre Gewehre ab, warfen sie weg und kletterten auf die Bäume. Na, das Greenhorn glaubt... Die Bleichgesichter sind sonderbare Menschen. Bei ihnen wird jemand, der sich nur mit dem Messer an den schrecklichen Grizzly wagt, Greenhorn geschimpft. Wer aber wie ein Eichhörnchen oder ein Stinktier aus Furcht auf einen Baum klettert, darf sich für einen erfahrenen Westmann halten. Die roten Männer sind gerechter. Mein Sohn Winnetou sagt es. Doch was bedeuten diese Pfähle dort? Wollt ihr etwa dieses Land vermessen? Wozu? Um einen Weg für das Feuerrost zu bauen. Du hast mit vermessen und wirst bezahlt dafür. Ja. Kliki Petra, deine Lehren klingen sehr schön, aber sie treffen oft nicht zu. Da hat man endlich mal ein junges Bleichgesicht gesehen mit einem tapferen Herzen. Und dann ist es gekommen, um uns gegen Bezahlung unser Land zu stehlen. Die Gesichter der Weißen mögen gut sein oder böse. Im Innern ist doch einer wie der andere. Ich kann euch sagen, wohl war mir bei diesen Worten nicht. Der Häuptling hatte recht. Konnte ich etwa stolz auf meinen Beruf sein? Winnetou und sein Vater sprachen reines Englisch. Ihr weißer Lehrer Kleki Petra hatte es ihnen wohl beigebracht. Wir alle waren wieder auf die offene Ebene hinausgetreten und näherten uns dem Lagerplatz. Da sahen wir Mr. Bancroft mit einigen seiner Leute aus den Zelten kriechen. Sie hatten es vorgezogen, sich bei einem ordentlichen Schluck Brandy um nichts zu kümmern. Hello, Rattler! Was ist los mit euch? Warum arbeitet ihr nicht? Was war das für eine Knallerei? Und wer sind diese Rothäute? Viele Fragen auf einmal, Chef. Wir haben einen Bären geschossen. Heute Abend gibt's Schinken. Morgen die Tatzen. Das wird sich noch finden. Hier stehen drei Sachverständige, die bestätigen könnten, dass ich den Bären erstochen habe. Aber meinetwegen warten wir den Schiedsspruch von Sam Hawkins ab. Bis dahin bleibt der Bär unangerührt liegen. Kümmert euch lieber um eure toten Kameraden. Was? Es ist einer tot? Wer? Howard. Aber er wäre noch am Leben, wenn dieses Greenhorn da nicht dazwischen gekommen wäre. Das ist eure Überzeugung, Rattler? Ja, mein Kleiner. Bleib stehen oder ich schieße. Ich meine aber, dass der Bär ihn schon gefasst hatte, bevor ich kam. Das ist eine Lüge. Well, wie ihr meint. Aber das ist die Wahrheit. Verdammter Hund. Mein Messer wird dir... Uff. Das war ein Schlag. Sonnentoria. Shatterhand hat's ihm gegeben. Das soll er uns büßen. Oh, lass den lieber zufrieden. Mr. Bancroft, ich habe es jetzt satt. Wenn ihr nicht imstande seid, diese Radau-Brüder zu bändigen, dann muss ich es tun. Wer mir noch einmal mit einer Waffe in der Hand entgegentritt, den schieße ich nieder. Du führst unter diesem Bleichgesicht an den Befehl? Ist das so? Das stimmt. Ich heiße Bancroft. So hat Intschu-Tschuna mit dir zu reden. Ich höre. Du stehst auf deinen Füßen. Männer aber sollen sitzen, wenn sie sich beraten. Willst du unser Gast sein? Nein, das ist unmöglich. Wie kann Intschu-Tschuna dein Gast sein, wenn du dich auf seinem Boden befindest? Die weißen Männer mögen sich setzen. Was für Bleichgesichter sind das, die da kommen? Wir versorgen die Pferde schon. Sieh nach, was es da gibt. Das sind unsere Scouts. Sie mögen kommen und an unserem Palaver teilnehmen. Was Ähnliches hatte ich sowieso vor, wenn ich mich nicht irre. Was sind denn das für Figuren, mein lieber Shatterhand?